Er ist Clown in einem Zirkus. Er ist klein und auch nicht schön. Doch im Zirkus Rampenlicht, wenn er zu den Leuten spricht, ist er wunderschön und bunt bemalt ist sein Gesicht. Er braucht die Manege und doch sie braucht ihn. Ohne Glitzer könnte er nicht sein. Kinder lachen, Freude machen, das ist seine Welt. Denn er ist der Liebling im großen Zirkuszelt. Er ist Clown in einem Zirkus. Er ist klein. Am Abend sein Kostüm auszieht und das Publikum ist längst zu Haus, sitzt er vor dem Zirkuswagen ganz allein. Doch morgen geht das Licht an und die Leute werden schreien.